on the club. Yeah, flowing. Und er, wie älter, Freestyle Poet, dreht am Mikrofon, um die Menschen zu bewegen. Haben viel zu erzählen, wollen nicht viel drüber reden. Geben einen kleinen Einblick in unser Leben, was mich oft niederschlägt und damit immer wieder prägt. Gib mir Stoff für Themen, die ich im Takt wiedergebe. Dazu gehört es in Reim, mit dem Flow zu vereinen. Frag mich, ob das alles sei, muss ich leider verneinen. Vielleicht nicht alles, aber viel. Benutze Rap zum Fokussieren, meine Ansicht anzudeuten, deine Phrasen zu kaschieren. Ich durchschwimme den Fluss gerne im Freistil. Mein Text als Beischlaf für den Beat bedeutet mir gleich viel. Wenn ich ihn zum Besten gebe, ersetzt der ganze Gesten. Der Sinngehalt nimmt schneller zu als die Verschuldung von Städten. Ich warte wie ein Surfer, um auf der Welle zu reiten. Ihr wollt euch im Düstern beweisen, ich das Helle begreifen. Ihr wollt hart sein wie Stahl, ich lieber fließend wie Wasser. Hey, überlegt mal, was ist denn schon ein Riesenverpatzer? Etwa ein Battle zu verlieren oder unterzugehen? Ich sehe das Leben als Lernprozess und kann drüberstehen. Denn Battle ist Sport und Sport ist nur Hobby. Die Liebe zu dem Ding ist größer als eine Hilton-Lobby. Keine Suche nach Feinden, scheiß auf Sachen, die dich stressen. Wenn im Herbst die Blätter fallen, siehst du die Häscher in den Ästen. Hol sie vom schmalen Grat, leg Schultern auf die Matte. Lösch den vollen Speicher, sorg für Platz auf der Platte. Keine Suche nach Feinden, scheiß auf Sachen, die dich stressen. Wenn im Herbst die Blätter fallen, siehst du die Häscher in den Ästen. Hol sie vom schmalen Grat, leg Schultern auf die Matte. Lösch den vollen Speicher, sorg für Platz auf der Platte. Was interessieren mich die Label auf deinem neuesten Pullover? Mach ruhig die Instrumentale platt wie ein Bulldozer. Sie sind mein Input und sorgen für verbalen Output. Wenn ich bei dir hinguck, wirken deine Texte wie Kautschuk. Meine verkleben nie und gleiten in gespitzte Ohren. Wir leben wie Reisende, sind zum Rappen geboren. Völlig unverfroren schreiten wir 2005 zur Tat. Mit ICD, Sunday Club, 7-2 und Kleinformat. Schicken wir vier Elemente in beide Hemisphären. Lassen Sternchen außen vor, die so gerne Stars wären. Und der Groove nimmt zu, proportional zum Alter. Wäre Rhetorik ein Auto, wäre ich dessen Fahrzeughalter. Ja, ist gut zugegeben, haue ich gelegentlich. Nicht wie du auf dem Putz, sondern gegen Tisch. Und lege frische Beats unter Sport und Frevelei. Komm ruhig an und erzähl, du wärst seit 10 Jahren dabei. Ja, das tut mir leid, so lange schon MC und nix gelernt. Ich näher mich dem Ziel, du hast dich sukzessiv entfernt. Ich bin der Ozean und rolle große Wellen gegen den Strand. Meine Lyrics in die Tiefsee, deine grad ne Sandbank. Keine Suche nach Feinden, scheiß auf Sachen, die dich stressen. Wenn im Herbst die Blätter fallen, siehst du die Häscher in den Ästen. Hol sie vom schmalen Grat, leg Schultern auf die Matte. Lösch den vollen Speicher, sorg für Platz auf der Platte. Keine Suche nach Feinden, scheiß auf Sachen, die dich stressen. Wenn im Herbst die Blätter fallen, siehst du die Häscher in den Ästen. Hol sie vom schmalen Grat, leg Schultern auf die Matte. Lösch den vollen Speicher, sorg für Platz auf der Platte. Es geht nicht um einzelne Hits, mit denen du hervorstichst. Ich beherrsch schon lange Tricks, während du die Karten mischst. Die Semantik meiner Worte kannst du nicht kapieren. Den Duden kennst du nur bis F-I-C-K-E-N. Dir fehlt bei deinen vielen Texten die konstante Qualität. Mir geht's bei meinen deepen Texten auch um das, was ich rede. Ich liebe es zu fließen, liebe es, wenn Gedanken sprießen. Ob Freestyle oder Strophe, lass mir meinen Part nicht vermiesen. Darum steh ich heute hier und mit Freude am Mic. Ich glaub, ich lass den geilen Beat noch ein paar Zeilen Zeit. Brauch kein Fame, ne Überweisung ist ausreichend. Meine Jungs in deiner Stadt, seh ich dich morgen Haus streichen. Hinterlassen Brandzeichen durch frivole Aerosole. Ja, ich lieb den Duft, wenn ich tief Luft hol. Spür den Vibe, die Energie tut gut. Hätt mein Heartbeat ist leer, dann hätt ich Rhythmus im Blut. Ja, nicht alles so ernst nehmen, ist doch mit dem Spaß vorbei. Denn was da kam, war nicht Routine, sondern feinste Maserweiz. Raten erste Zweifel auf, ob ich fortan im Kreise lauf. Ich weiß nicht, was die Welt kostet, es steht kein Preis darauf. Analyse der Analysis, komm in die Psychiatrie. Mach dich lustig über mich, ich schlag zurück mit Ironie. Sah Legenden von MCs aus dem Olymp der Koryphäen, die sich seit im Mode ist, ihre eigenen Throwbacks nähen. Hab mein Ziel gelockt, kenn mein Weg und bleib lebendig. Wenn ich ständig neue Banger pack, sie einpack, dann versend ich. Wellen durch Hemisphären, die selbst Hardrocker verehren. Kehr den Dreck vor meiner Tür weg, um eins noch zu klären. Betracht es distanziert und halte Nähe zu deinen Leuten. Gebe fünf von meine Crew und bunte Bilder an Gebäuden. Keine Suche nach Feinden, scheiß auf Sachen, die dich stressen. Wenn im Herbst die Blätter fallen, siehst du die Häscher in den Ästen. Hol sie vom schmalen Grat, leg Schultern auf die Matte. Lösch den vollen Speicher, sorg für Platz auf der Platte. Keine Suche nach Feinden, scheiß auf Sachen, die dich stressen. Wenn im Herbst die Blätter fallen, siehst du die Häscher in den Ästen. Hol sie vom schmalen Grat, leg Schultern auf die Matte. Lösch den vollen Speicher, sorg für Platz auf der Platte. Yeah, sorg für Platz auf der Platte. Flowin' 2005.